Die russische Internetzeit stirbt Rim Chichi brachte jüngst einen Beitrag mit dem Titel Die Kim Jong-un-Ära. Im Beitrag wurde hervorgehoben, dass der Staatsführer Kim Jong-un Korea klug leitet und dass dank seiner hervorragenden Leitung Korea in absehbarer Zeit ein starkes sozialistisches Land wird.